people all over. Somebody's in Vietnam. Who's in Vietnam? Wer ist gerade in Vietnam? Mickey's in Vietnam. Someone's in Kenya. Someone's in Uganda. Jemand anderes in Kenia. Jemand in Uganda. This is what the church is all about. Es ist so schön zu sehen, worum es in der Kirche geht. Come and grow and get out of here and go minister to somebody. Wachsen und dann Dienst machen draußen irgendwo. Today we got a chance to use some of our banners on the street. Heute hatten wir die Möglichkeit, einige unserer Banner draußen auf der Straße zu verwenden. Before I show you a short video, bevor wir euch ein kurzes Video zeigen, I want to make a banner from like 50 countries, one banner from each of 50 countries. Ich möchte ein Banner machen für jedes Land eins. Not jedes, but it's 220, but 50 countries. Für 50 Länder. Yeah, just 50. 200 is too many. 200 sind zu viel. But if we do 50 and then we do like 5 or 6 or 8 of each, maybe we have 300. Wir möchten von 50 Ländern Banner machen und vielleicht mehrere von einem Land. And we'll be ready for the Jesus March, at least with these, and then some really nice big ones. Und dann machen wir noch einige große und dann sind wir eigentlich fertig für den Jesusmarsch. Today there was a march against what's happening in Iraq. Heute war ein Marsch gegen das, was gerade im Irak passiert. So we went down and joined them. Wir sind zu diesem Protestmarsch gegangen. And it was just a very, very, very good time. Es war einfach eine sehr gute Zeit, die wir dort verbracht haben. First, there's always resistance inside. Zuerst gibt es immer Widerstand innerhalb. There's just something in me that didn't want to go. In mir war irgendetwas, was nicht hin wollte. But I know what that is. It's just you have to step through it. Aber ich weiß, was das ist. Ich kenne das und da muss man einfach durchgehen. Because there's a side of me that very much wants to go. Und dann gibt's einen Teil von mir, der sehr gern dorthin möchte. So the flesh wars against the spirit. Also der Geist gegen das Fleisch. And you just say, get behind me, and I'm stepping through. Und dann sagst du einfach, geh hinter mich und dann gehst du da durch. And we went down. We brought 3 of the banners with us. Und wir haben 3 Banner mitgenommen. Signs. And I counted about 1,500 people there. Ich habe ungefähr 1,500 Leute gezählt dort. Yeah, I took a lot of video. I'll make a video for next week. Ich habe sehr viele Videoaufnahmen gemacht und ich mache auch eins für nächste Woche. It was so awesome. It was like, wow. Es war so toll, dabei zu sein. I couldn't have been in a happier place. Ich hätte nicht an einem glücklicheren Ort sein können. I'll just show you a short video. This is like 30 seconds or so. Wir zeigen euch nur ein kurzes Video, 30 Sekunden. The only signs that had Jesus on it. Wir hatten die einzigen Banner, wo Jesus drauf gestanden ist. It was a Christian march, but we only 2 signs that said Jesus. Es war ein christlicher Protestmarsch, aber wir hatten nur 2 Banner, wo wirklich Jesus drauf gestanden the ist. The new ones, well, first of all, these work really good in the wind. They're great. Also diese Banner funktionieren echt gut, wenn der Wind geht. I think I'm going to start a new business. Ich glaube, ich mache ein neues Geschäft auf. And I'm going to make the sticks a little stronger. Ich mache jetzt diese Stäbe da unten ein bisschen stärker. I'm going to make a new model that's almost like this one, but it's the really super ultra. Ich werde ein neues Modell kreieren, das ist ein bisschen besser als das. And then on the other side, I want to put something like Erlöser or some kind of message and maybe move Jesus up a little bit and then put a little short message on the bottom. Ich möchte gerne das ein bisschen variieren und Jesus vielleicht ein bisschen kleiner machen und hinten like was Jesus draufschreiben. Like Jesus and then like loves you down here. If in case you're close, you know. Vielleicht Jesus liebt dich, wenn man das aus der Nähe sieht. After we left, we just went down to Kärntnerstraße holding them, you know, just und walking. Und nachdem wir fertig waren mit dem Marsch, sind wir einfach die Kärntnerstraße runtergegangen mit diesen Bannern. Looking at us like, what is that? You know, so Theodore, Georgie and I just went down to Kärntnerstraße and it was also awesome. Also Georgie und ich sind einfach mit diesen Bannern die Kärntnerstraße runter. And Georgie kept saying, er liebt dich, er liebt dich. Und Georgie hat gesagt, er liebt dich, er liebt dich. Yeah, I would not miss the Jesus March. I mean, you'd have to tie me down. I mean, you would have to torture. I'm not torture, but I don't want to be tortured. But ich möchte den Jesus March echt nicht vermissen. I wouldn't miss it. Just step through and make an appointment to come. We're gonna have a great time. Entscheide dich einfach dafür zu kommen, und wir werden eine gute Zeit dort haben. Okay, if you want to help me this week. Wenn du diese Woche helfen möchtest. Just mass production, you know, just. Es ist mittlerweile eine Massenproduktion. We want to make as many countries as we can. Wir möchten so viele Länder wie möglich machen. And duplicate like as many as we can. Und so viele Banner wie möglich duplizieren. And then on September 20th, I'm going to rent a big van or something and just throw them all in and bring them down. Und am 20. September da mieten wir dann einen Wagen oder einen kleinen LKW und schmeißen sie alle rein. And I want to make the sticks 1 meter higher. Und ich möchte noch Stäbe, die noch einen Meter höher really sind. Really up there. Okay, so we learned a lot today. It was a great day. Es war ein guter Tag. And let's be praying for the church, a persecuted church around the world. Wir beten für die verfolgte Kirche, für die verfolgte Gemeinde. It's nothing new. It's nothing new. It's been happening every day. Last year, the year before, 300 to 500 a day are being killed. Es ist nichts Neues. Ungefähr 300 bis 500 Christen werden am Tag getötet. If it's not Kenya, then it's Nigeria or Somalia or somewhere. Wenn es nicht in Kenia ist, dann ist es in Somalia oder woanders. Usbekistan. Usbekistan. They're just killing people everywhere. Es passiert auf der ganzen Welt. So, okay. I want to talk a little bit about the nations today. Ich möchte heute ein bisschen über die Nationen sprechen. You know, making someone's banner or flag is an awesome experience. Die Flagge oder das Banner für jemanden anderen zu machen ist eine tolle Erfahrung. You know, when I pulled the tape off, you know, to paint it off the Austrian flag. Wenn ich von der österreichischen Fahne dieses Klebeband abziehe. I just saw it. I thought I got goosebumps. I was like, wow. Dann cool. Hatte ich wirklich Gänsehaut. Then when I was doing a German flag with the black, I was like, wow, und this dann, is so cool. You know. Dann habe ich eine deutsche Fahne gemacht. Everyone was just, wow, this is a nation. You know, this is a nation. Und bei jeder Fahne habe ich mir gedacht, wow, das ist eine ganze Nation. Sometimes we'd mix the colors up, you know, and like it's like we thought it was Italy, but it wasn't Italy. It was the Hungary and like. Manchmal haben wir die Farben vertauscht. Haben uns gedacht, das ist jetzt Italien, aber es war es nicht. Hey, Dario, I made your country, you know, I made your country. Dario, ich habe dein Land gemacht. That's not my country, that's nicht mein Land. That's Hungary. Das ist okay. Ungarn. Okay. The colors matter? Yeah, the colors matter, you know. Machen die Farben einen Unterschied? Ja. Okay, where they are, and yeah, it's just very interesting. I absolutely love it. So if you want to help in any way, just call me or... Also wenn du damit helfen möchtest, dann ruf mich an. I gotta make another whole stack from the beginning. Also ich möchte noch eine ganze Partie machen. But let's just talk about the nations a little bit. And first, do you know how many nations there are? Lass uns über die Nationen sprechen. Wisst ihr, wie viele Nationen es Because gibt? God's eye is on the nations. Weil Gott sieht auf die Nationen. God created the nations. Gott hat die Nationen geschaffen. In Genesis 11. In 1. Mose 11. When the world was one language. Als noch eine Sprache auf der Welt gesprochen wurde. They were building this city without God. Als sie die Stadt gebaut haben ohne Gott. And this tower. Und diesen Turm. That was like anti-God, independent of God. Der gegen Gott war oder ohne ihn. And God said, you know what? Und Gott hat gesagt, wisst ihr they was? They are united. Sie sind zusammen. And they got one language. Sie haben eine Sprache. This is not good. Das ist nicht gut. Let's go down there and let's confuse the languages. Lass uns mal darunter gehen und irgendwie diese Sprachen durcheinander bringen. So God went down and he confused the languages and they couldn't understand each other. Und Gott ist darunter gegangen, hat die Sprachen durcheinander gebracht und auf einmal konnten sie sich nicht mehr verständigen. Hey Joe. Hey Joe. Satalata matakata papala. What? Was? I said tipala patete papala tutumakati tapala. They had no idea. And the guy's like, somebody tipala tipala budubudaba. Back and forth. And und das ist hin und her gegangen. Someone else jumps in. It's like, tinja dudua tipala sapala tatu. Und jemand anderer hat sich dazwischen geschmissen. And everybody's talking a different language. Jeder hat in einer anderen Sprache gesprochen. And they're probably like, what is going on? Everybody's talking different, and they just kind of pulled away from each other. And jeder hat auf einmal anders gesprochen, und dann sind sie irgendwie, sie haben Abstand genommen voneinander. Went with the people they could understand. Wo sind die Leute, die sie verstanden haben? And suddenly the nations were formed. Und auf einmal haben sich die Nationen formiert. And they spread out all over the earth. Und sie haben sich verteilt auf der ganzen Erde. And we had the nations. Und wir hatten die Nationen. And God's eyes are on the nations. Und Gott schaut auf die Nationen. Just look at a couple verses just to get a feel of how God focuses on the nations. Und schauen wir uns ein paar Verse an, damit wir sehen, wie Gott auf die Nationen schaut. But just before we do that, let's see the video on how many nations there are. Aber vorher schauen wir uns noch ein Video an, wie viele Nationen es überhaupt gibt. And then we'll learn the song together afterwards. Und dann lernen wir dieses Lied gemeinsam. That was great, huh? Whew. God's eyes are on the nations. Gott schaut auf die Nationen. Our eyes should be on the nations. Unsere Augen sollten auch auf die Nationen gerichtet sein. Let's look at first. Let's go to slide one, and just want to introduce you to the oldest member of our church. Ich möchte euch gerne vorstellen das älteste Gemeindemitglied. I visited her this week. Ich habe sie diese Woche besucht. This is Frau Kamenitsch. Es ist Frau Kamenitsch. That's what I said, right? Kamenitsch. And hi, she's watching right now, and sie schaut zu. And she's 100 years old. Sie ist 100 Jahre alt. Yeah, and she's So I interviewed her and I didn't put the interview together yet, so you'll see that in the coming weeks. Ich habe sie interviewt, ich habe es noch nicht geschnitten, aber ihr werdet es in den nächsten Wochen sehen. Okay. Yeah, she's awesome. She prays for us and sie ist echt toll, sie betet für uns. So everything's gone so good. Deshalb okay. Geht alles so gut hier. We have someone like that praying for us. Wow. Wenn man jemanden hat, der so ist wie sie und für uns betet. Let's go to the next verse. Okay, Abraham will surely become a great nation, and in him all the nations of the earth will be blessed. All of them. Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. All of them. It didn't say most of them, it said all of them. Es steht da nicht manches oder viele, sondern alle. God is focused on every nation that we just heard. He loves everyone. Gott liebt jede einzelne Nation, von der wir gerade in dem Video gehört haben. Like 220 or something, right? 220 oder so. Next verse. Genesis 22:18. 1. Mose 22:18. God said to Abraham, "In your seed all the nations of the earth shall be blessed." Gott hat zu Abraham gesagt, und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, because you obeyed my voice. Dass du meiner Stimme gehorcht hast. All the nations. Alle Nationen. Okay. Now what does it mean? Next verse. Was bedeutet das? Galatians 3:6. Galater 3:16. The apostle Paul writes, Paulus schreibt, now the promises were spoken to Abraham about his seed, sperma. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seine Nachkommenschaft im griechischen Sperma. Do you see right there what the Elberfelder did? Seht ihr, was die Elberfelder Übersetzung macht? The Elberfelder, which is normally an exact translation, die normalerweise eine sehr genaue Übersetzung liefert, did a dynamic translation. Hat eine dynamische Übersetzung gewählt. Because it doesn't say Nachkommenschaft, it says Samen. Weil es nicht Nachkommenschaft heißt, sondern Samen. But the Elberfelder people didn't think that you would understand that, so they tried to help you. Die Übersetzer haben damit versucht, uns zu helfen. Okay, it says he does not say to the seeds. Er spricht nicht und seine Nachkommen. You can say Samen. Okay, he did not say to the seeds as referring to many, but rather to one, that is Christ. Er spricht nicht und seinen Samen wie bei vielen, sondern wie bei einem, und der ist Christus. All the nations would be blessed through Christ. Alle Nationen würden gesegnet werden durch Christus. Who is the great, great, great, great, great, great, great, great, great grandchild of Abraham. Der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel von Abraham. And in Christ a new race would begin. Und in Christus beginnt eine neue Nation. He is now the second Adam. Er ist nun der zweite Adam. The whole human race fell through the first Adam. Die ganze Menschheit ist gefallen durch den ersten Adam. And now whoever would humble themselves and receive the mercy of God could be regenerated into another race in Christ, born again. Und wer seine Gnade empfängt, seine Barmherzigkeit, kann wiedergeboren werden in dieser zweiten. It's just incredible. Next verse. Acts 10:34-35. This is Peter speaking. Apostelgeschichte 10, 34 und 35. He sees this vision. Petrus sieht diese Vision. This really strange vision with animals and all kinds of stuff. Diese verrückte Vision, wo er Tiere sieht und so weiter. And God says to him, "You see the pig? Kill it and eat it, Peter." Und Gott spricht zu ihm und sagt, siehst du? Das Schwein. Siehst du das Schwein? Kill it and eat it. Bring's um, weil ich brauch's. And he says, "Is es?" Ja. Kill it and eat it. Töte es, ich brauche es. Ich esse es. Okay. Kill it and eat it. Okay. Töte es, ich will es essen. Okay. No. Ist es, okay. The Lord said to Peter, "You see the pig?" Gott sagt zu Petrus, "Kill it and eat it." Siehst du das Schwein? Töte es und iss es. And Peter says, "No way, I've never eaten pork before." Und er sagt, auf gar keinen Fall, ich werde das Schwein nicht essen, das habe ich noch nie. And the Lord said, what I say is clean, das, was ich sage, was rein ist, das ist auch rein. If I say eat it, you can eat it. Wenn ich sage, du kannst es essen, dann kannst du es essen. And Peter got this revelation. Und Petrus hat diese Offenbarung bekommen. I most certainly understand now that God is not one to show partiality. In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht. But in every nation. Sondern in jeder Nation. Not in ist. Most, in every nation. Nicht in vielen, sondern in jeder. The man who fears him and does what is right is welcome to him. Wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ist ihm angenehm. It's not salvation by works. Es ist nicht Errettung durch gute Werke. The man who fears him will go for the mercy. Wer ihn fürchtet, wird Barmherzigkeit erlangen. The man who fears him will recognize that there's nothing good inside of me. I need a savior. Der ihn fürchtet, der wird anerkennen, dass nichts Gutes in ihm ist und dass er einen Retter braucht. He will intuitively sense this. I am lost unless someone saves me. Der wird das intuitiv begreifen. Ich bin verloren, wenn mir nicht jemand hilft und mich rettet. And Christ is the savior. Und Christus ist der Retter. Now Psalm 2:8. Psalm 2:8. A messianic psalm. Ein messianischer Psalm. The Father is speaking to the Son. Der Vater spricht zum Sohn. His Father is speaking to Jesus. Vater spricht zu Jesus. He says, "Ask of me." Er sagt, fordere von and mir. I will surely give you the nations as your inheritance. Und ich will dir die Nationen zum Erbe geben. So, what does Jesus get for all he did? Also, was bekommt Jesus für alles, was er getan hat? Lord, thank you for allowing yourself to be butchered on a cross for us. Danke, dass du es erlaubt hast, am Kreuz für uns zu leiden. Are you getting something for this? Kriegst du irgendwas dafür? Yeah. Ja. I get the nations. Ich krieg die Nationen. They are my inheritance. Sie sind mein Erbe. And the very ends of the earth as your possession. Und zu deinem Besitz die Enden der Erde. Now, if the nations are the Lord's inheritance, wenn die Nationen das Erbe sind, and the Lord is our inheritance, und Gott unser Erbe ist, that makes a direct connection to the nations. Das gibt eine direkte Verbindung zu den Nationen. The nations are our inheritance. Die Nationen sind unser Erbe. And when we see people from different nations, wenn wir Leute sehen aus verschiedenen Ländern, they are our inheritance. Dann sind sie unser Erbe. We need to have a paradigm shift about different nationalities. Wir müssen einen Paradigmenwechsel zulassen. Because the nations are on the heart of God. Verschiedene Nationen, weil die liegen Gott am Herzen. And if I'm going to walk in the Spirit, I have to walk according to God's heart. Und wenn ich im Geist wandeln will, dann muss ich so tun, wie Gottes Herz ist. And there's nothing that can grieve God more than judging someone. Und es kann Gott nichts mehr traurig machen, als wenn wir jemanden richten. And the person we will judge the most is one of our parents. Und die Menschen, die wir am wahrscheinlichsten richten, ist vielleicht ein Elternteil. Which can just neutralize my whole life. Was mein ganzes Leben neutralisieren kann. If I don't forgive my mom and my dad, wenn ich meinem Vater und meiner Mutter nicht vergeben kann. If I don't honor them, wenn ich sie nicht ehren kann. By at least forgiving them. Wenn ich ihnen nicht mindestens vergebe. And then number two, und zweitens, could be that we judge a nation. Es könnte sein, dass wir eine ganze Nation verurteilen. I mean, we were watching the World Cup here on a Sunday night. Wenn ihr zum Beispiel Fußball geschaut habt am Sonntagabend. It was Germany against who? I can't remember. Deutschland gegen? Right, Argentina. I just said Argentinien. That. Argentina against Germany. Zum Beispiel Argentinien gegen Deutschland. But the Germans didn't stay. Aber die Deutschen sind nicht geblieben. You know why? Warum? Because they get tired of hearing things said about Germany. Weil sie müde geworden sind, Dinge über Deutschland zu hören. So as we all stayed here, the Germans left and went somewhere to watch the game in peace. Und während wir alle geblieben sind, sind die Deutschen gegangen und haben sich das Spiel in Ruhe angeschaut. I thought, isn't that kind of sad in a church that there's got to be like this kind of weird stuff about the nationalities? Und ist das nicht irgendwie traurig, dass das in einer Gemeinde passiert, dieses Gerede? When all these countries are our inheritance. Wenn all diese Länder doch unser Erbe sind. And we should do a shift. Und wir sollten einen Paradigmenwechsel. We meet someone from a country we don't know so well. Und wir lernen vielleicht jemanden kennen aus einem Land, das wir nicht so Maybe gut kennen. From Bulgaria or something. Vielleicht aus Bulgarien. We should say, Lord. Wir sollten sagen, Herr. I want these people as my inheritance in my heart. Ich möchte diese Menschen als mein Erbe in meinem Herzen. I want to know your heart for the nations. Ich möchte dein Herz kennenlernen, das du für die Nationen hast. Let's go a little further with the slides. Gehen wir ein bisschen weiter. And sometimes we just need to ask forgiveness. Und manchmal müssen wir einfach um Vergebung bitten. From the Lord. I watch football, you know, American football. Ich schaue mir American football an. My favorite team since I was a little boy was finally in the Super Bowl. Und mein absolutes Lieblingsteam seit ich ein Kind war, war endlich im they Super Bowl. There. I wanted them all of my life since I was 7 years old. Und ich habe sie geliebt seit ich 7 Jahre alt war. And the quarterback's a Christian. Yes. Und der Quarterback ist auch Christ. They were favored to win. Und sie waren sogar eher die Gewinner, die Favoriten. But they lost. Aber sie haben verloren. And my friend who really knows football really really well. Und ein Freund von mir, der Football wirklich gut kennt. Said, now that was the strangest game. Hat gesagt, das war so ein komisches Spiel. It was almost like the other team stole the playbook. Stole the playbook. Es war fast so, als hätten die andere Mannschaft das Taktikbuch gestohlen. And they did. Und das they hatten did. Sie auch. They cheated. They did. Die haben das wirklich gemacht. You know how I felt inside? Wisst ihr, wie es mir gegangen ist? Every time they play, I want them to lose. Every time. Jedes Mal, I want you to lose. Jedes Mal, wenn lose. Das gegnerische Team lose. Gespielt hat, wollte ich, dass did sie verlieren. Did they lose? Yes, they lost. Yes, thank haben you. Sie verloren? That's great. Ja, sie haben they verloren. Lost again. They lost again. Sie haben did you verloren. Lose? Yes, you wieder lost. Verloren. Yes. Oh, wieder you verloren. Won. Oh, too bad. You almost lost. So ein you know, and this is in my heart, year after year. You all, I want to see them lose. I want to see them lose. Und das war in meinem Herzen jedes Jahr. Sie sollen verlieren. Sie sollen and verlieren. And who was losing but me? Und wer hat was verloren außer ich? And when I see, I know I visit someone, I see the poster of one of their players. Like, what do you got them up there for? Und dann sehe ich manchmal ein Poster von dieser Mannschaft und warum hängen die da? And then you know what I did? Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? This is what I did. I asked God to forgive me. Dann habe ich Gott gebeten, mir zu vergeben. I said, God, I forgive them and forgive me, because this is weird. Ich vergebe ihnen und du vergibst mir, weil das ist komisch. Weird. I mean, I'm like 50 years old and I'm acting like I'm 7 years old. Ich bin 50 und ich fühle mich gerade auf, als wäre ich 7. Lose, lose, yeah, yeah, you lost. Sie sollen verlieren, sie sollen verlieren. Yeah, and it's like, come on, like, what is this, you know? Was soll das? And this can be against nations. Und das könnte auch gegen eine Nation so sein. But they are our inheritance. Let's go to the video. Aber sie sind unser Erbe. Let's go to the next verse. Psalm 22:27. All the ends of the earth will turn to the Lord, and all the families of the nations will worship before you. Psalm 22:27. Es werden zum Herrn umkehren alle Enden der Erde vor dir. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. That's coming after the Lord returns. Das kommt, nachdem Christus zurückkehrt. Next verse. Psalm 66:7. He rules by his might forever. His eyes keep watch on the nations. Durch seine Macht herrscht er auf ewig. Seine Augen beobachten die Nationen. A couple more. Psalm 94:10. He who chastens the nations. Der die Nationen unterweist. He doesn't just watch them, he chastens them. Er sieht ihnen nicht nur zu, sondern er unterweist sie and auch. And he sees everything that's happening in the world and the time will come and he will chasten nations. Und er sieht alles, was auf der Welt vor sich geht und es kommt die Zeit, wo er sie unterweist. Psalm 94, next one. Isaiah 40:15. Jesaja 40. And 17. Behold, the nations are like a drop from a bucket. Siehe, Nationen gelten wie ein Tropfen aus einem Eimer. And are regarded as a speck of dust on the scales. Und wie Staub auf der Waagschale. This is God talking. Gott spricht hier. All the nations are as nothing before him. Alle Nationen sind wie nichts vor ihm. And yet the nations are Jesus's inheritance. Und dennoch sind die Nationen Gottes Erbe oder Jesus Erbe. Mark 11:17. Jesus is really mad. Markus 11, Jesus ist gerade wirklich he böse. He cleanses the temple. Er reinigt gerade den Tempel. And he says, my house shall be called a house of prayer. Und er sagt, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. For all the nations. Für alle Nationen. But you have made it a den of thieves. Aber ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Matthew 28:19. Go therefore and make disciples of all the nations. Matthäus 28:19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Is it starting to penetrate what is on the heart of God? Und man sieht hier, was Gott am Herzen liegt. Luke 24:47. Lukas 24:47. Jesus said that repentance for the forgiveness of sins would be proclaimed in his name to all the nations beginning from Jerusalem. Jesus spricht hier, und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, maybe, anfangen von Jerusalem. Maybe he wasn't talking there, maybe someone else. Vielleicht spricht jemand anderer. Yeah. Okay. Repentance in his name to all the nations. Vergebung der Sünden allen Nationen. All the nations. Allen Nationen. Everyone. Jedem not just 90%, not just the European nations, everyone. Nicht nur die Europäer, nicht nur 90%. One more. Revelations 5:9. Offenbarung 5:9. They sang a new song saying. Und sie sangen ein neues Lied und sangen. Worthy are you. Du bist würdig. For you were slain. Denn du bist geschlachtet and worden. And purchased for God. Und hast durch dein Blut and purchase for God with your blood men from every tribe and tongue and people and nation. Und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Elberfelder has it right. Every tribe, every tongue, every people, every nation. In der Elberfelder steht das genauso, jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation. If this is on God's heart, wenn das Gott am Herzen liegt, and we want to have the heart of God, und wir das Herz Gottes teilen möchten, this is what we should focus on. Dann sollten wir uns darauf konzentrieren. Now let's close Revelation 21. Offenbarung 21. Now this is where it gets really cool. Und hier wird's richtig gut. Because the earth that we know is gone. Weil die Erde, so wie wir sie kennen, wird's nicht mehr geben. Because after Jesus reigns 1,000 years. Weil nach dem tausendjährigen Reich. He burns this earth up. Dann wird diese Erde verbrannt. Becomes a fireball and he reshapes this earth. Mit einem Feuerball. 2 Peter 3, the earth will burn with fire. 2. Petrus 3, die Erde wird brennen and mit Feuer. The earth will probably be bigger. Und die Erde wird dann wahrscheinlich größer sein. And then in Revelation 21, the new Jerusalem comes down from heaven and settles on the earth. Und Offenbarung 21, das neue Jerusalem kommt vom Himmel herab auf die Erde. And we don't spend eternity in heaven. Wir verbringen nicht die Ewigkeit im Himmel. We spend eternity in heaven on earth. Wir verbringen die Ewigkeit im neuen Himmel because auf Erden. Heaven comes to earth, weil der Himmel auf die Erde kommen and heaven wird. And earth are then inseparable. Und weil Himmel und Erde dann zusammenwachsen. And the Lord's prayer is fulfilled. Und sein Gebet sich erfüllt. Thy kingdom come. Dein Königreich komme. Thy will be done dein Wille on geschehe. Earth. His kingdom literally comes to earth. Sein Königreich wird wirklich wörtlich auf die Erde kommen. But look what happens. Aber schauen wir uns an, was there's passiert. A new earth. Es gibt eine neue Erde. And it says the nations will walk by its light. Und es heißt, die Nationen werden in ihrem Licht wandeln. Wait a minute. What are you talking about the nations? Moment, I mean, was heißt das die Nationen? We're like God's people now. You can just call us and God's people will walk by its light. Wir sind Gottes Volk. Wieso steht da nicht und Gottes Volk werden in ihrem Licht wandeln? The children of God or oder die Kinder Gottes. The people of God or oder Gottes Volk. The citizens of heaven or oder die Bürger des Himmels. But again, it says the nations. Aber es heißt schon wieder die Nationen. The nations will walk by its light. Die Nationen werden in ihrem Licht wandeln. It really appears that we're going to somehow maintain some kind of nationality. Es schaut irgendwie wirklich so aus, als würden wir diese Nationalitäten because irgendwie aufrechterhalten. Even the kings, there's even kings of the earth will bring their glory into the New Jerusalem. Und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr, zu Jerusalem. Its gates will never close. Und ihre Tore. And they will bring glory, the glory and the honor of the nations into it. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. I'm sure that God loves soccer. I mean, all this kind of World Cup stuff. Ich bin mir sicher, dass Gott Fußball und Football liebt. Because God loves variety. Weil Gott die Vielfalt liebt. He just loves looking at flags, like, yeah, yeah, cool. Er liebt es, sich Fahnen anzuschauen, Flaggen. You think God just looks like he likes to look at one flag? Glaubt ihr wirklich, dass Gott sich nur eine Fahne anschaut? He loves the diversity, the nations, different peoples. Er liebt die Vielfalt, die verschiedenen Völker und Nationen. Who draw together and it's so diverse. Wenn sie zusammenkommen und es ist einfach vielfältig. I mean, what would happen if Europe was just all one country? Was würde passieren, wenn Europa ein Land wäre? I mean, even in the States, all the states are different. Sogar in Amerika ist es so, dass jeder Bundesstaat anders ist. Southern English, Northern English, you got all kinds of different cultures. Und die verschiedenen Dialekte und Kulturen. Let's go a little further and we'll close. We'll close with this. 1 Peter 2, 9 and 10. Wir schließen mit 1. Petrus 2, 9 und 10. Speaking to us, you are a chosen race. Er spricht zu uns, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Because we're in Christ. Weil wir in Christus sind. We are not just a chosen race, but we're a royal priesthood. Wir sind nicht nur ein auserwähltes Geschlecht, sondern ein königliches Priestertum. We are not just a royal priesthood, but we're a holy nation. Wir sind nicht nur ein königliches Priestertum, sondern eine heilige Nation. A people for God's own possession. Ein Volk, das ihm gehört. And we have no idea what this means until we get there. Und wir haben keine Ahnung, was das bedeutet, bis wir es erleben. And we'll be living there and look, what is this? I had no idea it was going to be like this. Wir werden dort sein und dann werden wir uns fragen, wow, this is was ist hier los? It's unbelievable. Das ist kaum zu glauben. It's beyond anything I could imagine. Ich hätte mir das nie so vorgestellt. 1 Corinthians 2:9. No, eye has seen, no ear has heard, has not even entered the brain of a human being. What is waiting for us? Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat jemals gehört. Niemand kann sich das vorstellen. All that God has prepared, we can't even imagine it. Alles, was Gott sich vorgenommen hat für uns, wir können uns das gar nicht vorstellen. And we get there and we say, what is this? Is this written somewhere in the Bible? Und wir kommen dorthin und wir werden uns fragen, steht das irgendwo in der Bibel? We're like a new race or something. Wir sind eine neue Menschheit. A chosen race. Ein auserwähltes Volk. Wow, we're so close to God, I feel like this is a priesthood. Wir sind so nah bei Gott, wir sind fast Priester. Royal priesthood. Ja, wir sind alle Priester. And like, we're like just one whole nation. Wir sind irgendwie eine Nation. Under God. Unter Gott. Holy nation. Ja, eine heilige Nation. I feel like we're the very possession of God. Ich fühle mich so, als würde ich Gott gehören. 1 Peter 2:9-10. Ja, 1 Petrus 2:9-10. And by faith. Und durch den Glauben. Through dependency on the Holy Spirit. Durch Abhängigkeit vom Heiligen Geist. We say God. Sagen wir Gott, open my understanding so I can see glimmers of what this means. Öffne mein Verständnis dafür, damit ich irgendwie einen Funken davon kriegen kann, was so es bedeutet. So that we would proclaim the excellencies of him who has called us out of darkness into his marvelous light. Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. So we are a nation together under also, Christ. Wir sind eine Nation unter Christus. And yet somehow, und doch irgendwie, God will still recognize nationality somehow. Und doch wird die Nationalität noch irgendwie eine Rolle spielen. The nations will remain on his heart even after this earth is gone. Die Nationen werden ihm am Herzen liegen, selbst wenn es das nicht mehr geben wird. And if the nations are on the heart of God, und wenn die Nationen ihm am Herzen liegen, the nation should be on our heart. Dann müssen die Nationen auch unserem Herzen so, liegen. So, just to close, we can pray the same prayer. Und um abzuschließen, wir könnten dasselbe Gebet beten. In Psalm 2:8. Im Psalm 2:8. God says, ask of me. Er sagt, fordere von mir. Ask of me the nations. Fordere von mir die Nationen. Ask of me and I will give you the nations. Fordere von mir die Nationen und ich werde sie dir geben. Last year I spent a lot of time praying for North Korea and Uzbekistan. Letztes Jahr habe ich viel Zeit damit verbracht, für Nordkorea und Usbekistan zu beten. Iran, Iraq. Iran, Irak. Suddenly there's someone from Uzbekistan in the church and then a guy from Iraq and then Iran. And auf einmal ist jemand aus Usbekistan in der Gemeinde gewesen und aus dem Iran. And they were baptizing 12 people from Iran and it's like. Auf einmal wurden 12 Leute aus dem Iran hier getauft. Ask. Fordere, and I'll give you the nations as fordere, your inheritance. Und ich werde dir die Nationen zum There's Erbe geben. Nothing more awesome than crossing over cultural barriers. Es gibt nichts Tolleres, als kulturelle Amen. Barrieren zu überwinden. So, let's close. Schließen wir ab. But let's check your heart today. Aber schaut euch noch mal euer Herz an. Pray? Same prayer this morning? You want to pray? Okay. Before Mary prays, bevor die Mary betet, if you're here today, wenn du heute hier bist, and you don't know where you'd go if you died, und du nicht weißt, wohin du gehst, wenn du sterben würdest, Jesus died a death for you, Jesus hat einen Tod für dich, so we could have eternal life, damit wir ein ewiges Leben haben können, through him, durch ihn. If you put your faith in him, wenn du an ihn glaubst, and say, Jesus, come into my life, wenn du sagst, komm in mein Leben, he will hear you. Dann wird er dich hören. He's God's son. He's the son of God. Er ist der Sohn Gottes. He will hear you. He will come into your life. Er wird dich hören und er wird in dein Leben kommen. And you begin a relationship with him. Und du wirst eine Beziehung mit ihm aufbauen. Pray a simple prayer with me tonight. Dann sprich ein ganz einfaches Gebet. Pray this, Jesus. Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me my sin. Vergib mir meine Sünden. Cleanse me. Und reinige mich. I want to walk with you. Ich möchte mit dir gehen. I want to know you. Ich möchte dich kennen. Open my eyes. Öffne mir die Augen. I want to know you. Ich möchte dich kennen. Can you pray that prayer? Kannst du dieses Gebet sprechen? Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Und reinige mich. Can you say that? Thank you for dying on the cross for me. Kannst du das sagen? Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Show yourself to me. Zeig dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. So we heard about the nations and that God loves every nation. Wir haben über die Nationen gehört und dass Gott alle Nationen liebt. And so let's just take a moment before Him. Lasst uns einfach einen Moment nehmen. Bisschen Zeit. And think of your nation. Denk an deine eigene Nation. And just love your nation. An dein Herkunftsland und liebe einfach dein Herkunftsland. If you're Polish. Wenn du Polin oder Pole bist. Rejoice that you're Polish. Dann freue dich darüber, dass du Pole oder Polin bist. I think Poles love their nation. Ich glaube, Polen lieben ihre Nation. They definitely do. Das machen sie sicher. If you're Austrian, wenn du Österreicher oder Österreicherin bist, be proud of being an Austrian. Sei stolz darauf. Me and Rob, we just love Austrians. That's why we're here. Wir lieben Österreich, deswegen sind wir da. And that's why we stayed. Yeah. Und deshalb bleiben wir auch. But you know what? God loves you. God loves the Austrians. Gott liebt die Österreicher. So I want you to just think of your nation and be proud that you are that nationality, that you were born into that country. Denk jetzt einfach an dein Herkunftsland und sei einfach stolz darauf, dass du in dieses Land hineingeboren bist. So let's just do that now. Let's just thank Him. Lasst uns einfach dankbar sein dafür. And now I want you to think of a nation that you have had animosity towards. Und jetzt möchte ich, dass ihr an ein Land denkt, das euch nicht so angenehm war. And maybe you feel like they've really hurt you as a country, or your country. Vielleicht haben sie dein Land irgendwie verletzt. Or oppressed, or whatever. Oder unterdrückt oder sonst was. But when we forgive, then we get so freed. Aber wenn wir vergeben, dann werden wir so befreit. So take a moment and just say that in your heart before the Lord. I forgive this nation. Nimm dir einfach einen kleinen Moment Zeit und sag Gott genau das. Ich vergebe diesen Land, dieser Nation. Then there are some people here who are called to a nation. Und dann gibt's einige hier, die sind berufen zu einer bestimmten Nation. And you know that God has put a special love in your heart for that people. Und du weißt, dass Gott eine spezielle Liebe in dein Herz gelegt hat für ein bestimmtes Volk oder eine Nation. And if that's you tonight, then just stand as a testimony of faith before Him. Und wenn das heute dich betrifft, dann steh einfach auf als Zeugnis vor Gott. For some, it's an African country. Für manche ist es ein afrikanisches Land. Or an Asian one. Oder ein asiatisches. Just stand. I want to pray for you. Dann steh einfach auf und ich möchte für dich beten. Father, I thank you. You see your children here. Vater, ich danke dir, du siehst deine Kinder hier. And you have put a special love for a certain people group in their heart. Und du hast ein spezielles Volk oder eine Nation in ihr Herz gelegt. And Father, we ask that you would give them this nation as their inheritance. Und wir bitten dich, dass du ihnen diese Nation zum Erbe gibst. That you would continue to give them your heartbeat for that people. Dass du nicht aufhörst, ihr Herz schlagen zu lassen für dieses Volk. And Father, in your time, however you want, if you want them to support from here or if you want them to go there. Und wenn die Zeit reif ist, egal wie du das machen möchtest, ob sie hier sind und von hier aus unterstützen oder ob sie dorthin gehen. Jesus, that whatever you have called them to do, you will bring it to pass. Wozu auch immer du sie berufen hast, du wirst es zu Ende bringen. And maybe some of you have had doubts because you haven't seen anything happen in a long time. Und vielleicht hast du Zweifel gehabt, weil du einfach schon einige Zeit nichts gesehen hast, keine Zeichen gesehen hast. Tonight God wants to seal that in Gott your heart. Gott möchte das heute in deinem Herzen versiegeln. Thank you, God. Thank you for putting the nations in our hearts. Danke, dass du uns die Nationen in unser Herz legst. Thank you for letting us carry your heart into the nations. Danke, dass wir ein Teil deiner Herzensanliegen tragen können. We praise you and we thank you. Wir preisen dich und wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.